Zur Unterstützung der diesjährigen Neujahrseinsprache des Marschalls Kim Jong-un fand am 9. Januar im harten Hungnam ein solidarisches Meeting der Besatzung des Schiffes unter der belizischen Staatsflagge Tongsau statt. Die Teilnehmer legten zuerst an den Bronzestatuen der großen Führer Koreas Kim Il-sung und Kim Jong-il in der Stadt Hamhung vom Bezirk Südhangyung Blumensträuße nieder und verneigten sich davor. Auf Meeting unterstrichen die Redner, die historische Neujahrseinsprache von Kim Jong-un sei eine programmatische Richtschnur für den Aufbau des starken sozialistischen Staates und die Wiedervereinigung Koreas. Dann wurde ein Brief an Kim Jong-un angenommen.